This nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Sagen, ey, scheiß auf die Industrie, ich mach das, was mir Spaß macht. Yo, willkommen bei Coast to Coast. Am Mikrofon begrüßt euch Franz Hahnemann aus dem Radio Ostfriesland Studio in Emden. Nach der sommerlichen Pause mit vielen Mixes. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war schön abwechslungsreich. Heute gibt es viel neue Elektronik und einige alte Downbeat-Sachen, zum Beispiel das, was jetzt gerade läuft von DJ Crush. Von seinem Album Strictly Turntablized von 1994. Das Cover war übrigens gemalt von Futura 2000 aus New York City, einem ganz alten und bekannten Maler. Und der Tun ist der wahrscheinlich bekannteste vom Album, heißt Kemuri. Ihr hört Coast to Coast. Gerade läuft noch DJ Crush und als nächstes hören wir ein Stück von DJ Rupture. Das ist im Gegensatz zu dem DJ Crush Stück von 94 nun ein ganz neues Stück von diesem Jahr, erschienen auf Brooklyn Beats. Sie Brooklyn Beats 12 Inch Nummer 20 und die heißt Redux. DJ Rupture ist ein Produzent und DJ aus Barcelona Da ist zum Beispiel diesen Sommer im Juni 2005 auf dem bekannten Sonar Festival in Barcelona aufgetreten, zusammen mit dem Nationalen Symphonieorchester von Katalonien, und hat da eine Live-Collaboration gemacht. Der hat unter anderem released auf Tiger Beat 6, Shockout, Suit Recordings, The Agriculture, hat sein eigenes Label in Barcelona und ist einfach sehr vielseitig. Das Stück jetzt heißt Sickle Cell. Defeating the purpose of all the bitter, I need to stay humble. Insert disc. Solar powered energy. I am the Ursula, Ursula, body protects allergic reaction, punching your face with distorted samples, the sensei, some say, suggest a shrink, but I don't wanna get smaller, I wanna tower taller, smash the guts out of you baller. Why are you pouting and crying in the first place? Oh, cause you got second place against the thorough hybrid, in case you don't know, I flow, you don't. Angela Lansbury's my ghostwriter, so hope you live, sissy. I think I'm gonna take the last words I said back. Change them to hopefully you never survive my backdraft. Burn eternal, engulf in inferno. If you decide to defy Christ, here in the afterlife will be the same arithmetic. Locust and lunatic searching the game intelligence for Bobby Fischer. I'm right here, stare to the left, put your hands on the dash and don't turn around. You stupid mother hubbard, look at your brains now. Shabbat, cop who works, we with police. The force is treating me good, lieutenant forensic chief. Cover up of the century, body bags, your eyes are still open. I said, die, demon. I said, die. Okay, I'm finished, it's time to continue rhyming. Simon, set out on a mission to rise and climb. BSI in the form of Colossus, Majesty's tribe. Equipped with guitars, drums, bass, Kingsryke. Take 3/8, I'll take a 16. Make a mean face and a bitch fiend to the dome like Mitch Green. It's been kosher, let me maneuver between Vancouver and Nova Scotia with the instincts of a Wolverine. Mr. the Great, never missed a debate. Wisdom beyond the average state of mind of the setting your diamonds on. Over the line, dude ain't been rhyming that long, has he? I'd be happy to slap him, give him a reason to be mad at me. My superstition costs apps to rap crappy. Perhaps these chats feel dumb when they try to dab me and get left hanging on my nuts like I'm banging butts. Selling music, not a buzz, allergic to the fuzz. Let's listen, this goes out to the rap clutch. Fall out, then go all in your pants pissing. What's wrong with that flick? Too many tricks, taking pics. But as long as I'm here, I'm putting fear in the mix. Dieses Stück ist von dem Rapper Henry Osborne. Ich denke, der produziert es auch selbst. Das heißt Virtual Ursula. Keine Ahnung, was das bedeutet, und ist erschienen auf One Drop bzw. BSI Recordings. One Drop existiert inzwischen nicht mehr. BSI released aber weiter verschiedene Musik und immer qualitativ hochwertig. Henry Osborne ist übrigens ein Mitglied der Old Dominion Crew, falls euch das was sagt, und das Album hieß Alone. Und von dem, was er gesagt hat, gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich aus Kanada kommt. Wissen wir aber nicht genau. Es gibt zwei Alben von ihm, glaube ich, und einige Maxis, und es ist alles so deepes Zeug und schöne Lyrics. Okay, das Stück als nächstes ist von Enzym. Das ist ein Dresdner. Zumindest erscheint viel von ihm auf Bonovax Tonträger. Das ist ein Label aus Dresden, gehört zu Suburban Trash Industries, was vom Noise-Creator aus Dresden gemacht wird. Der hat viele Sublabels und released alle mögliche feine elektronische Musik, vom brutalen Breakcore bis zu minimalistischer, fein ausgefeilter Musik. Und Enzym, von dem das Stück jetzt stammt, hat noch einige andere schöne Releases mit interessanten Namen, zum Beispiel mega abgefahrene Space Sounds EP oder Die Maus mit der Grashalmflöte. Das Stück jetzt ist von der Schrank 12-Inch Bonovax Tonträger 08. Es heißt Schräg und derbe Hymne. Thank you. the only real dope. Das war Enzym mit dem Stück Schräg. Sehr interessanter Produzent. Und von Suburban Trash Industries bzw. den Sublabels werden wir euch in Zukunft auch noch einiges vorstellen. Den kommenden Freitag in 3 Tagen fahre ich nach Leipzig und dort spielt der Noise Creator und die Society Suckers live. Und die werde ich mal interviewen und dann hoffentlich auch einiges Neues von denen bekommen. Das Stück jetzt als nächstes kommt von Gridlock. Hinter diesem Synonym verstecken sich 2 Produzenten und es ist auf Hymen released. Das ist ein sehr interessantes Label auf jeden Fall. Existiert seit 1997 und es gibt inzwischen schon fast 50 Releases. So, das Motto des Labels lautet Technoid Noise for Collapsing People. Die Platte heißt Engram EP. Und noch eine kleine Warnung, das Stück danach wird noch ein bisschen härter. Für alle Leute, denen das zu viel ist, empfehle ich einfach kurz 2 Minuten wegzuhören und dann danach geht's wieder chillt weiter. Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. It's just a pigeon looking for its nest. It doesn't know that it's wild. It doesn't know that it scares me. Why am I frightened so easily? Pigeon, why can you scare me? Am I not part of your life anymore? Am I not welcome anymore? Am I not part of your life? We'll be right back. Ihr hört die Sendung Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und gerade eben, das war unverkennbar, Venetian Snares. Auf jeden Fall einer der frischesten Produzenten zur Zeit. Das Stück hieß Masodic Galamp, ist erschienen auf Planet Mu, dem Label von Mike Paradinas, der wahrscheinlich einfach alles das released, was ihm richtig gut gefällt, denn auch da kommt sehr viel verschiedene Musik raus. Das Stück eben hat auf jeden Fall einen extrem fetten Aufbau. Sehr schön, ganz ruhig und am Ende, habt ihr gehört? Ja, Venetian Snares hat schon auf ganz vielen Labels released, auf Low Res, Human, Zark International, Kordamp, Bangarang und auch auf Suburban Trash. Und sollte man weiter die Augen aufhalten, denn jede Release ist wieder interessant und es bleibt einfach nie beim Alten und geht immer nach vorne. Ist schön so. So, wer sich wundert, dass es heute nur meine Stimme am Mikrofon zu hören gibt, dem sei gesagt, dass der Adrian gerade in München ist, dort sein Praxissemester macht und ab Februar wieder dabei ist. Ich hatte in einer der letzten Sendungen schon mal angekündigt, dass er ja hoffentlich immer ein paar schöne Deutschrap-Stücke hier hochschickt, dass ich die spielen kann. Wenn ihr Infos zur Sendung wollt, Coast to Coast, dann checkt www.coastradio.de. Da findet ihr ausführliche Playlists zu fast jeder Sendung. Sehr schöne Links zu vor allem den lokalen interessanten Sachen, die Party-Dates, wo wir dabei sind und noch ein paar Goodies mehr. Weiter geht es mit einem Stück von Tricky von 1998, es heißt Broken Homes. Und ja, Tricky ist auf jeden Fall einer der Urväter des Trip-Hop, sein Debütalbum Maxing Quay. Mit der Single Hell is Round the Corner ist auf jeden Fall einer meiner persönlichen All-Time-Favorites. Yeah. get your business. Me come in, just come from prison and me get me parole. And in a me tummy I go make a liquor stroll. In me ballet silk shirt, me two piece of gold. Have me matic for me in me and with me bill full. If a boy try it better then a boy over. Kid 606 mit dem Slammin' Rugger Bootleg Track von seinem Album Who Steal Kill Sound. Sehr schön, Manu Chao gesampelt, allerdings viel zu schnell, um das Original damit zu mischen. Kid 606 ist geboren in Venezuela, lebt schon ziemlich lange in San Diego, Kalifornien. Und ja, das Album davor hieß Kill Sound Before Sound Kills You. Weiter geht's hier mit einem alten Stück von 1994 wieder. Ist erschienen auf dem berühmten Downbeat-Label aus Berlin. Da sind im Prinzip alle Releases der absolute Hammer und inzwischen super rar. Viele Cover sind von Jim Avignon gemalt. Ganz einprägsamer Style eigentlich. Das Stück hier ist produziert von Hell, heißt Bleeding TV, im Mix von Nick Manasseh. Okay. Bleeding Television von Hal, einfach H-A-L, im Remix von Nick Manasseh, dem Dubmaster aus England. Das erste Release von Nick Manasseh, das ich kenne, ist von 1990. Er ist aber immer noch aktiv, hat zuletzt einiges auf Select Cuts, Blood and Fire veröffentlicht. Jetzt als nächstes kommt ein Tune von Belladonna Kills. Wird's wieder ein bisschen härter. Ist erschienen auf Drostic Records aus Toronto, ein Label für Preco und experimentelle Elektronik. Belladonna Kills mit Damn Domestic Dispute. Thank you. Ihr seid bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und ich muss erstmal noch was durchsagen. Dadurch, dass es natürlich immer, wenn wir hier moderieren, eine Live-Sache war bis jetzt, haben wir auch einige Fehler gemacht, was uns im Nachhinein dann aufgefallen ist beim Durchhören. Vor allem möchte ich heute berichtigen, ich habe mal durchgesagt, dass LXC, der Macher vom Phantom Noise Label aus Leipzig ist, das stimmt aber gar nicht. Der Macher heißt LXD. LXC ist ein Produzent, der da mitarbeitet. Die letzte Platte auf Phantom Noise war auch wieder sehr schön, haben wir schon ein Stück von gespielt, kommt vielleicht noch was. Auch immer sehr viel variable Elektronik. Ja, außerdem natürlich ein feines Party-Date. Am 23.09. findet im Spunk in Emden eine absolut zu empfehlende Hip-Hop-Veranstaltung statt. Die nennt sich Dizzy Tricks, ist organisiert von Blown und MCK zusammen mit ihrem DJ. Ich weiß leider nicht mehr genau, wann die letzte Veranstaltung war, vor einigen Monaten, aber wer dort da gewesen ist und so um 2, um 3 Uhr morgens dann die Freestyle-Session von Blom und MCK miterlebt hat, der wird wissen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, dahin zu gehen. Es sind auch noch viele andere lokale Leute dabei, zum Beispiel Steve O'Stylee aus Aurich, die Zulu Mafia hier aus Emden, das Team Taktik, Ranger Kid und Kelly, die ich persönlich noch nicht kenne, also auf jeden Fall auch was Neues, wird bestimmt interessant. Und dann geht noch Respekt raus an denjenigen oder diejenige, die den Flyer für die Dizzy Tricks Veranstaltung gemacht haben, denn das ist auf jeden Fall mal der beste Flyer, den ich bis jetzt in Ostfriesland gesehen habe seit 2 Jahren. Verdient Respekt. Ja, und in 14 Tagen könnt ihr wieder Coast to Coast hören. Was es dann genau gibt, weiß ich noch nicht. Ich denke aber, kurze Nachberichterstattung zum Hip-Hop-Camp. Ja, dann checkt unsere Website www.coastradio.de. Außerdem empfehle ich noch eine andere Sendung auf Radio Ostfriesland, nämlich Drumkick. Ich glaube, die nächste Sendung ist am 24. Aber guckt nochmal nach auf www.drumkick.de. Und Respekt natürlich auch an die Magic of Reggae, die Sendung, die vor uns lief. Sehr schöne Sendung gewesen. Ich verabschiede mich, Franz Hahnemann für Coast to Coast, mit einem Tune von VDZ Break. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, denn wir konnten das Cover nicht entziffern. Ist auf jeden Fall auf einem französischen Label aus Toulouse erschienen, Fractal Music Division. Und ganz zuletzt Respekt an Proceed und Tronic, die die Musik für diese Sendung heute selected haben. Schöne Vielfalt. Die sagen, ey, scheiß auf die Industrie, ich mach das, was mir Spaß macht.